Die Kanzlei, in der Cédric de Romanet tätig ist, liegt mitten in Paris. Ihre Anwälte gelten als Spezialisten im Bereich Umweltvergiftungen, von Asbest über Pestizide bis hin zu den Atomtests. Morgen Nachmittag vertritt Cédric de Romanet vor dem Sozialgericht in Évry im Süden von Paris einen Atomarbeiter. Christian Véronneau war ein Vierteljahrhundert lang als Dekontaminierer im Einsatz. Bei seiner Arbeit kam er regelmäßig mit radioaktiven Partikeln in Kontakt. Aufgrund unzureichender Schutzvorkehrungen und fehlender Schutzkleidung erkrankte der AKW-Arbeiter an Lungenkrebs. Im Sommer 2009 wurde sein Krebs als berufsbedingte Krankheit anerkannt. Eine Premiere in seiner Berufssparte. Nun verklagt Christian Véronneau seinen Arbeitgeber vor dem Sozialgericht auf Entschädigung. Seine Anklage: Das Subunternehmen, bei dem er beschäftigt war, habe wissentlich seine Gesundheit gefährdet. Anwalt de Romanet sieht noch einen zweiten Schuldigen. Électricité de France, kurz ÖDF, den ehemals staatlichen Energiekonzern und Betreiber des Atomstromparks, der das Subunternehmen mit den Wartungsarbeiten beauftragte. Doch nach französischem Recht ist der Konzern gerichtlich nicht zu belangen, bedauert der Jurist. Christian Véronneau gehört zu einer kleinen Gruppe von Wartungstechnikern, die man als Atomzwangsarbeiter bezeichnet. Arbeiter, die im französischen Atompark eingesetzt werden, aber nicht beim Betreiber ÖDF angestellt sind. Denn ÖDF hat beschlossen, seine Angestellten nicht mehr in Bereichen einzusetzen, wo verstärkt radioaktive Strahlung anfällt. Diese Tätigkeiten wurden an Subunternehmen vergeben. ÖDF hat wohl seine Gründe dafür, die ich leider nicht kenne. Gründe, die die Verantwortlichen des Stromkonzerns ÖDF auch nicht nennen wollen. Mehrere schriftliche Interviewanfragen blieben unbeantwortet. Anwalt de Romanet. On va dire pour faire rapide quatre postes de préjudice, le préjudice de souffrance physique, le préjudice de souffrance morale. Wir verlangen Entschädigungszahlungen in vier Bereichen: für das körperliche und das seelische Leid, für die körperliche Entstellung und für all die Freizeitaktivitäten, die wegen der Krankheit nicht mehr ausgeübt werden können. Die Krebserkrankung meines Mandanten ist leider in einem ziemlich fortgeschrittenen Stadium. Ihm wurden schon Teile der Lunge entfernt. Er ist körperlich sehr angeschlagen. D'une partie de chaque poumon, donc il est évidemment très diminué physiquement et subit ce fait des préjudices importants. Anwalt de Romanet beruft sich auf die Strahlenschutzregelung für die in Atomanlagen Beschäftigten aus dem Jahr 1967, die damals erstmals eine zulässige Jahreshöchstdosis festlegte. Früher wurde mit der Maßeinheit REM gemessen, heute in Millisievert. Von 50 Millisievert reduzierte die Europäische Union die höchst zulässige Jahresstrahlenbelastung mittlerweile auf 20. Die Branche bezeichnet dies als Dosiskredit. Cédric de Romanet. Et effectivement, malheureusement, au lieu de postuler le fait qu'il fallait systématiquement. Leider ist es so, dass in diesem speziellen Atomsektor die Arbeitgeber, statt alles dafür zu tun, ihre Arbeiter so wenig wie möglich radioaktiver Strahlung auszusetzen, davon ausgehen, dass den Beschäftigten jährlich eine bestimmte Dosis Millisievert zuzumuten ist. Denn nach ihrer Meinung besteht für AKW-Arbeiter, die unter dem Dosiskredit bleiben, keine gesundheitliche Gefährdung. Leider belegt der Fall von Christian Véronneau das Gegenteil. Ortswechsel. Fécamp in der Nähe der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre, unweit der Atomkraftwerke Penly und Paluel, die Anfang der 80er Jahre in Betrieb gingen. Philippe Billard hat sich mit zwei Kollegen in dem kleinen Büro des örtlichen Vereinshauses verabredet. Wie Christian Véronneau arbeiten auch sie seit vielen Jahren schon als Wartungsarbeiter für ein Subunternehmen des AKW-Betreibers ÖDF. 2008 haben die drei, allesamt aktive Gewerkschafter, einen Selbsthilfeverein für Subatomarbeiter gegründet. Sie haben sich getroffen, um zu beraten, wie sie ihrem Kollegen Christian Véronneau bei seinem Gerichtstermin beistehen können. Et puis on va essayer de voir à trouver un peu plus de monde, donc je repasse un petit message à tout le monde, à tous nos contacts qui nous. Ich werde noch einen Rundruf starten, um möglichst viele Unterstützer zusammenzutrommeln. Wir müssen dieses Klageverfahren unbedingt gewinnen, denn das würde unsere Arbeitgeber zu mehr Prävention zwingen und die Sicherheitsnormen verschärfen. Wenn Véronneau gewinnt, merken unsere Politiker vielleicht, dass der Atomsektor eine Risikoindustrie darstellt. Die Industrie müsste einen Teil ihrer Gewinne in mehr Sicherheit am Arbeitsplatz investieren. zum Beispiel in Roboter, die in den Bereichen mit hoher radioaktiver Strahlung eingesetzt werden. 58 Atommeiler sind in Frankreich zurzeit in Betrieb. Deren Wartung wird alljährlich durchgeführt. Dafür werden die Anlagen abgeschaltet, die Brennstäbe in Abklingbecken gelagert, altersmüde Teile ausgetauscht und rund um die Reaktorherzen die radioaktiven Partikel bestmöglich entfernt. 80% dieser Wartungsarbeiten erledigen heute Arbeiter von Subunternehmen. Sie sind der höchsten Strahlendosis ausgesetzt. Atomnomaden seien sie, sagen diese Arbeiter, denn sie reisen von Kernkraftwerk zu Kernkraftwerk. Ihr Zeitdruck ist enorm. Dennoch übersteigt der Basislohn kaum den SMIC, den gesetzlich festgelegten Mindestlohn von 1.400 Euro brutto, den die rund 30.000 Atomnomaden für ihre gefährliche Arbeit bekommen. Einer von ihnen ist Dominique Samson. Anfang der 80er Jahre heuerte er in Fécamp bei einem atomaren Subunternehmen an. Es war der einzige Job, der in der Gegend aufzutreiben war. Den Einsatz im November 2007 bei Wartungsarbeiten im AKW hat der Schmeißer bis heute nicht vergessen. Eigentlich war es ein Routineauftrag. Samson sollte ein Ventil an einer Kühlwasserleitung austauschen. Doch er konnte seine Arbeit nicht ausführen, weil er 2 Tage lang auf die vorgeschriebene Absauganlage warten musste und die benötigte Sicherheitsschleuse wurde überhaupt nicht geliefert. Am 3. Tag machte sein Chef wegen des Verzugs solchen Druck, dass Familienvater Samson um seinen Job fürchtete und mit der Arbeit begann. On se met au boulot, on découpe. Mein Kollege begann also, das Ventil abzuschneiden. Als er fertig war, fing ich an, die Öffnung zu verschweißen. Und während ich so am Schweißen war, hörte ich auf einmal das Geräusch der Absauganlage nicht mehr. Für die hatten wir erst 2 Stock tiefer einen Stromanschluss gefunden. Ein Kollege hatte einfach das Kabel aus der Dose gezogen. Es dauerte, bis ich mich aus der Nische, wo ich arbeitete, herauswinden konnte. Ich wurde innerlich kontaminiert, genauso wie mein Kollege. Schlecht wurde mir nicht, aber wir haben beide eine hohe Dosis abbekommen. Nach diesem Vorfall wurden die Vorschriften zwar verschärft. Ohne ausdrückliche Anweisung darf kein Stecker mehr vom Netz genommen werden. Doch für Dominique Samson ist das kein Trost. Es passiert plein de choses dans la tête. On voit les cancers arriver, on voit toutes sortes de choses. Mir schwirrt seit diesem Unfall sehr viel im Kopf herum. Ich habe Angst, dass die Verstrahlung irgendwann eine Krebserkrankung auslösen könnte. Mir schwebt ständig das Damoklesschwert über dem Kopf. Die ersten 3 Tage nach dem Unfall musste ich, auf Anordnung von oben, einen weiten Bogen um alle Dosismessgeräte im AKW machen. Wäre ich ihnen zu nahe gekommen, hätten sie Alarm geschlagen. Naja. Aufgrund der Dosis, die wir so abkriegen, sind wir eh wahre Mini-Atomkraftwerke. Allerdings produzieren wir noch keinen Strom. Auch Samson hat geklagt. Zunächst mit Erfolg. In erster Instanz wurde der Unfall als Arbeitsunfall anerkannt. Doch sein Arbeitgeber legte erfolgreich Einspruch ein. Seitdem ist Samson zum Kämpfer geworden. Er ist einer der Gründer des Atomarbeiter-Selbsthilfevereins, dem mittlerweile 15 Mitglieder angehören. Mehr sind es bislang nicht, trotz Werbung. Die meisten trauen sich nicht, sich öffentlich zu ihrem Schicksal zu bekennen. Die Atomarbeiter sind unsichtbar, sagt Anite Beaumoni. Seit Ende der 80er Jahre studiert die Arbeitssoziologin, die dem Staatlichen Institut für Gesundheitsforschung angehört, die Arbeitsbedingungen der Atomnomaden. 2000 veröffentlichte Thébomoni einen 272-Seiten-Bericht zur Atomindustrie, in dem es um die Vergabe von Unteraufträgen und die Servitude geht. Servitude lässt sich übersetzen mit Dienstbarkeit. Oder auch mit Knechtschaft. Den Begriff Servitude habe nicht ich eingebracht, sondern die Atomindustrie, als sie begann, den entstehenden Atompark zu organisieren. Sie bezeichnet damit Dekontaminierungsarbeiten oder auch das Verlegen von Bleidecken zum Strahlenschutz. Im Begriff Servitude steckt also, dass gewisse Arbeiter Tätigkeiten, bei denen sie radioaktiver Strahlung ausgesetzt sind, erledigen, um alle anderen vor der Strahlung zu schützen. Leider sind auch heute noch, 50 Jahre nach Beginn der Atomstromproduktion, gewisse Arbeiter in der Servitude, im Sklaventum, damit andere Arbeiter nicht verstrahlt werden. Vor allem aber, damit das Image der Atomindustrie nicht befleckt wird. Seit 20 Jahren arbeite ich dafür, diese Subarbeiter und ihre gesundheitlichen Probleme sichtbar zu machen. 40 Subatomarbeiter befragt Annie Thibault-Moni regelmäßig zu deren Arbeitsalltag. Danach, wie viel Strahlung sie abbekommen haben und wie es um ihren allgemeinen Gesundheitszustand bestellt ist. Au fil des 10 ans de suivi, la survenue d'un certain nombre de problèmes de santé. Während der 10-jährigen Studie konnte ich verfolgen, welche gesundheitlichen Probleme bei denen auftreten, die als Subarbeiter im AKW tätig sind. An erster Stelle sind das Krebserkrankungen, Lunge, Knochen, Leukämie. Als Berufskrankheit wurde der Krebs nur bei denen anerkannt, die früher im Uranabbau tätig gewesen waren. Das zweite Gesundheitsproblem, tödliche Unfälle im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen, die für viel Druck sorgen. Ein Beispiel. Nach einer anstrengenden Arbeitswoche im Schichtdienst in einem südfranzösischen AKW muss jemand am folgenden Montag in Nordfrankreich antreten, 800 Kilometer entfernt. In meiner Studiengruppe gab es mehrere Fälle tödlicher Autounfälle, weil die Arbeiter völlig übermüdet am Steuer saßen. D'une semaine de travail où ils ont eu des horaires de nuit, des horaires de jour. Drittes Problem, ein Selbstmord. Der steht nach meinen Untersuchungen im Zusammenhang mit der sogenannten Dosisverwaltung. Dazu muss man wissen, um die Strahlendosis, die ein Subatomarbeiter im laufenden Jahr abbekommen hat, zu überprüfen, wurde eine Dosimeterüberwachung für alle Arbeitnehmer von Subunternehmen eingeführt. Das erlaubt jederzeit und in jeder Atomanlage, diejenigen herauszufiltern, die knapp an der höchst zulässigen Jahresdosis sind. Der Selbstmörder in meiner Untersuchungsgruppe war ein Leiharbeiter, der wegen seiner hohen Strahlendosis nicht mehr im AKW arbeiten durfte. Et ce salarié s'est retrouvé dans une contradiction insupportable et il a choisi le suicide. Die medizinische Betreuung der Atomnomaden bezeichnet Soziologin Thibault-Moni als sehr schlecht. Zwar müssen die Arbeiter regelmäßig zum Betriebsarzt, doch vielfach treffen sie auf Mediziner, die mit Strahlenfolgen nicht vertraut sind. Dabei, sagt Thibault-Moni, ist die monatliche Strahlenbelastung der Atomnomaden durchschnittlich 15-fach höher als die eines ÖDF-Angestellten im AKW. Diese Politik, bei der die Strahlendosis auf zwei verschiedene Arbeitergruppen fragmentiert wird, ist keinesfalls eine französische Eigenheit. Zu meiner Studie zählen Atomarbeiter, die in der Schweiz und in Belgien im Einsatz waren. Ich weiß, dass in Deutschland nach demselben Modell gearbeitet wird. Der japanische AKW-Betreiber TEPCO setzte auf Subunternehmen ebenso bei der regelmäßigen Wartung wie auch beim GAU in Fukushima. Auch in Schweden obliegt die Wartung ausschließlich Subunternehmen. Die wissenschaftliche Studie listet zahlreiche Beispiele aus dem Arbeitsalltag auf, die haarsträubend sind, sagt Frau Thibault-Moni. Vor allem skandalös sei die Kluft zwischen den vorgegebenen Auftragsarbeiten und denen, die laut den Wartungstechnikern eigentlich notwendig wären, aber aus Zeitmangel unterbleiben. Wenn man den Arbeitern nicht den nötigen Spielraum lässt, ihren Job so zu erledigen, wie es eigentlich sein müsste, dann können sie nicht sauber arbeiten. Immer häufiger gibt es deshalb Störfälle, wie es offiziell genannt wird. Ich nenne das Unfälle. Angesichts der Häufung der Störfälle in französischen Atomkraftwerken fürchte ich, dass eines Tages aus einem solchen Störfall ein GAU wird. Me fait craindre un incident qui tournerait à l'accident majeur. Zurück nach Paris. Thomas Oudret sichtet Akten im Pariser Hauptsitz der Autorité de Sûreté Nucléaire, kurz ASO. Oudret ist Direktor der Abteilung Atomkraftwerke beim Atomgendarme ASO, der 2006 per staatlichem Dekret gegründeten unabhängigen Überwachungseinrichtung. Die Akten enthalten Inspektionsunterlagen. Bei AKW-Wartungsarbeiten überprüft die ASO regelmäßig die Einsatzbedingungen der Subunternehmen und meldet ÖDF dann für alle Wartungsarbeiten akribisch, welche Regelwidrigkeiten abzustellen sind, erläutert Thomas Oudret. Was die Überwachung der an Subunternehmen ausgelagerten Wartungsarbeiten anbelangt, ist die ASO der Ansicht, dass ÖDF noch Fortschritte machen muss. Gemeinsam mit dem Umweltminister haben wir kürzlich einen Erlass veröffentlicht, mit dem die anzuwendenden Regeln verschärft werden, wie auch die Anforderungen betreffs der Überwachung ausgelagerter Arbeiten, die die Sicherheit der Anlagen angehen. Im Stresstestbericht halten wir beispielsweise fest, dass ÖDF gewisse Fragen nicht ausreichend beantwortet hat. Bislang hapert es am Garantienachweis, dass ÖDF auch bei den ausgelagerten Arbeiten jederzeit die volle Verantwortung für die Sicherheit der Atomanlage tragen muss. Als Reizwort gilt sous-traitance en cascade. Das bedeutet, ÖDF hat in den letzten Jahren massiv Arbeiten an Subunternehmen ausgelagert, die ihrerseits wiederum Arbeiten an Unterfirmen weitergeben. Diese kaskadenhafte Auslagerung erschwert die Kontrolle der durchgeführten Arbeiten oder macht sie gar unmöglich. Ein Café in Paris. Gilles Compagna sitzt vor einer Tasse Espresso. Der Techniker war jahrzehntelang für ÖDF in einer AKW-Kommandozentrale tätig. Nun ist er Rentner und vertritt die Gewerkschaft CFDT im Hohen Komitee für die Transparenz der Information zur Atomsicherheit. Frankreich sei das einzige Land, das bei den europäischen Stresstests auch die Lage der Atomarbeiter berücksichtige, sagt er. Allerdings müssten die französischen Kernkraftwerke umfangreich nachgerüstet werden, um im Ernstfall einem GAU, wie vor einem Jahr in Fukushima, vorzubeugen. ÖDF hat in letzter Zeit enorme finanzielle Mittel aufgebracht, um das Arbeitsumfeld der Wartungsarbeiter der Subunternehmen zu verbessern. Campingplätze wurden komfortabler ausgestattet, Kantinen eingerichtet und Ruheecken in den Atomzentralen. Auch die Dosimeterüberwachung wurde strenger reglementiert. Aber es mangelt weiterhin an kompetenten Betriebsärzten. Zudem ist noch manches zu regeln, was die Verträge, die ÖDF mit den Subunternehmen abschließt, anbelangt. Hinzu kommt, dass die Einsatzzeiten für die Wartungsarbeiten aus wirtschaftlichen Gründen immer mehr verkürzt werden und somit der Druck auf die Subarbeiter steigt. Zurück in die Normandie. Philippe Billard ist unterwegs zum Leuchtturm von Fécamp, von welchem man in der Ferne die mächtigen Atommeiler sehen kann. In den Algen zu Füßen des Leuchtturms lagert sich Tritium aus dem AKW-Betrieb an, berichtet Billard. 5 Jahre und letztendlich erfolgreich kämpfte der Arbeiter gerichtlich gegen seine Kündigung. Seine Firma, ein großes Subunternehmen, hatte ihn kaltstellen wollen. Billard kritisierte zu lautstark die Arbeitsbedingungen. Mit seinem kleinen Verein will Billard den Kampf fortsetzen, auch wenn David gegen Goliath kämpft, wie er sagt. Die meiste Unterstützung erhält er dabei von Atomkraftgegnern. Auch Philippe Billard plädiert heute für einen Atomausstieg. Warum ich weitermache? Zum einen für meine Kollegen und zum anderen für meine Kinder. Ich will nicht, dass sie später einmal so ausgebeutet werden, wie ich es wurde. Und ich bin wütend, weil meine Kinder gefährdet sind, weil ich lange Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt war. Vielleicht werden sie irgendwann einmal krank, ohne je selbst radioaktiver Strahlung ausgesetzt gewesen zu sein.